Ein Bundestagsabgeordneter, der mitten im Superwahljahr wegen der Verbreitung von Kinderpornografie vor Gericht steht, das wollten sich die Genossen nicht antun. Der Geschäftsführer der Bundestagsfraktion, Thomas Oppermann, selbst von Hause aus Jurist, drängte den Parteifreund, seine Ämter niederzulegen, und zähneknirschend willigte Jörg Thaus am Mittag ein. Allein sein Bundestagsmandat wird er behalten. Und als Schuldeingeständnis will der SPD-Abgeordnete diesen Rückzug auf keinen Fall verstanden wissen. Ich bin unschuldig, versichert der 55-Jährige immer wieder. Meine Arbeit als medienpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion und SPD-Generalsekretär von Baden-Württemberg lege ich nur nieder, um Schaden von meiner Partei abzuwenden, erklärt er heute. Thaus ist der Internet-Experte unter den SPD-Abgeordneten im Parlament. Wie die Politik die Weitergabe von Kinderpornos über das Netz verhindern kann, das gehört seit Jahren zu seinen Aufgaben. Deshalb ist es überhaupt nicht verwunderlich, dass die Ermittler nun entsprechendes Material bei mir gefunden haben, versichert Thaus. Ich kann nur sagen, mich erstaunen die Vorwürfe, aber ich habe selbstverständlich gegenüber der Staatsanwaltschaft gesagt, Sie können alles in meinen Büros sich angucken, auch in meinen Privaträumen. Ich bin mir sicher, wir werden die Vorwürfe klären. Auf die Spur des Bundestagsabgeordneten kam die Polizei durch die Festnahme eines Mannes, der den Handel mit Kinderpornos bereits gestanden hat. In seinem Besitz befanden sich auch Handynummer und E-Mail-Adresse von Jörg Thaus. Mehr als 20 Mal soll der Abgeordnete Kontakt mit dem Mann in Bremerhaven aufgenommen haben. SMS und Fotos wurden nach Berlin geschickt. Auch eine einschlägige DVD wurde bei Thaus sichergestellt. Wenn dies ein beruflicher Kontakt war, dann hat er sich zumindest sehr naiv verhalten, urteilen Fraktionskollegen. Denn offenbar hat der SPD-Abgeordnete mit niemandem über entsprechende Nachforschungen im Milieu gesprochen. Rüdiger Rehrig von der ermittelnden Staatsanwaltschaft in Karlsruhe spricht von handfesten Vorwürfen gegen den Parlamentarier. Das ist also kein einfacher Anfangsverdacht, sondern wir hatten konkrete Beweise und konkrete Zusammenhänge, die darauf haben schließen lassen, dass der Abgeordnete tatsächlich unerlaubt in dem Besitz von kinderpornografischem Bildmaterial ist. Der Verteidiger des SPD-Politikers erhebt unterdessen schwere Vorwürfe gegen die Ermittler. Viel zu früh sind da Informationen an die Öffentlichkeit weitergegeben worden, ärgert sich Jan Mönnikes im Gespräch mit dem SWR. Die Durchsuchung hatte gerade begonnen. Da wurde bereits verbreitet die Nachricht, ein Sprecher der Staatsanwaltschaft habe erklärt, man habe einschlägiges Material beim Herrn Thaus gefunden. Das ist Unsinn gewesen. Das ist ziemlich übel, auf diese Art und Weise jemanden gerade bei so einem Vorwurf und gerade wenn er in der Öffentlichkeit steht, vorzuverurteilen. Anlass zu Spekulationen gibt auch die Tatsache, dass der SPD-Abgeordnete erst vor 3 Wochen einen Vorstoß der christdemokratischen Familienministerin ablehnte, mit Sperren im Internet gegen die Verbreitung von Kinderpornografie vorzugehen. Symbolpolitik, schimpfte Thaus damals und meinte weiter: Ich würde Frau von der Leyen bitten, nicht so zu tun, als ob man mit einfachen Mitteln ein großes Problem zu lösen imstande ist. Was wir stattdessen brauchen, ist eine verstärkte Strafverfolgung. Ich habe mich immer sehr entschieden für die entschlossene Bekämpfung von Kinderpornografie eingesetzt, schreibt er heute selbst auf seiner Webseite. Zugleich habe ich aber auch immer davor gewarnt, dieses Thema politisch zu instrumentalisieren, um bürgerliche Freiheitsrechte einzuschränken.